Das Nüdelsche Vorbereitungskomitee für die gemeinsamen Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel veröffentlichte am 23. Juli einen Bericht. Laut dem wurde am 20. Juli das US-amerikanische Vorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz gebildet. Dieses Komitee umfasst mehrere Organisationen der Koreaner in den USA wie den US-amerikanischen Ausschuss des Auslandskomitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und einzelne Persönlichkeiten. Zuvor wurde für die erfolgreiche Eröffnung des gesamten nationalen Einheitstreffens am 15. Juli das kanadische Vorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz gegründet. Für die erfolgreiche Veranstaltung des großen Treffens der Nation wurden die Vorbereitungskomitees im Ausland gebildet. Die Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland verlangten von der südkoreanischen Regierung, dass sie den großen gesamtnationalen Kongress für die koreanische Einheit nicht verhindern und sich den Anstrengungen der Nation für die Wiedervereinigung des Vaterlandes schnellst anschließen soll.